1. Im Zweiten Jahr der Herrschaft von König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort Jahwes durch den Propheten Haggai und Zerubbabel, den Sohn Selthiels und Stadthalter von Judah, Soi und Josua, den Sohn Josadaks und Hohenpriester. 2. So spricht Jahweh, der Herr der Heerscharen, das Volk behauptet, die Zeit für den Wiederaufbau des Tempels Jahwes sei noch nicht gekommen. 3. Daraufhin erging das Wort Jahwes erneut durch den Propheten Haggai. For ist es für euch den direkted seat, in euren gut ausgestatteten Hausen zu wohnen, waren Diocese House in Trummen liegt. 5. Nun denn, so spricht Jahweh, der Herr der Heerscharen, denkt über your Lage nach. 6. Hat viel gesat, aber wenig gintet, hat gegessen, doch seid nicht satt geworden, hat getrunken, aber nicht genug euch zu betrinken, hat euch gekleidet, doch es war nicht genug euch warm zu halten, und wellon verdient, legt in einen durchlockerten Butel. 7. So spricht Jahweh, der Herr der Heerscharen, denkt über your Lage nach. 8. Get hin auf ins Gebirge, halt Holz und bort den Tempel, damit ich gefallen darin find und geht word, spricht Jahweh. 9. Hat viel erwartet, doch weniger halten, und was eingebracht hat, habe ich wegewet. Warum das? Spricht Jahweh, der Herr der Heerscharen. Wegen meines Hauses, das in Ruinen liegt, waren sich jede von euchem sein eigenes Haus kommet. 10. Die Schaub hielt der Himmel über euch den Tau Zurück, und die Erde vorenthielte ren Ertrag. 11. Ich rief ein der über das Land und die Berge herbei, die Getreide, Wein, Olland Erzunis des Bodens betraf, ebenso Menschen und Tier und als, was durch menschlich arbeit gewonnen word. 12. Da Horten Zerubbabel, der Sohn Selthiels, und Josua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, soe das gesamte Ubridge Volk auf die Stimme Jahwes, eyes Gottes, und auf die Wort des Propheten Haggai, die Jahweh, Gott, im aufgetragen hat, und das Volk Beckham erfurcht vor Jahweh. 13. Daraufhin sprach Haggai, der Bote Jahwes, mit der Botschaft Jahwes zum Volk, ich bin mit euch, spricht Jahweh. 14. Und Jahweh weckte den Eifer Zerubbabels, des Sohns Selthiels und Stadthalters von Judah und den Eifer Josuas, des Sohns Josadaks und Hohenpriesters, soe des gesamten Ubrigen Volks, so dass sie kamen und die Arbeit im Tempel Jahwehs, des Herrn der Heerscharen, eyes Gottes, in Angriff nahmen. 15. Dies Gesher am 24. Tag des sechsten Monats im Zweiten Jahr des Königs Darius.